Kundgabe 3943. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.12.1946. Gottes Schöpferwille. Geistige und irdische Schöpfungen. Der Geist, der die Unendlichkeit beherrscht, ist in ununterbrochener Tätigkeit. Denn seine Kraftausstrahlung verringert sich nie, wie er auch nicht müde wird, schaffend und gestaltend die Kraft zu nützen. Und so entstehen ständig neue Schöpfungen, geistig und irdisch. Er lässet seine Gedanken materielle Form annehmen, zur Erlösung des noch unfreien Geistigen. Wie er aber auch Wunderwerke geistiger Art erstehen lässt, zur Beglückung der Wesen des Lichts, denen alle Herrlichkeiten der Himmel erschlossen sind. Sein Schöpfergeist und sein Schöpferwille sind unübertrefflich und nie endend und immer von seiner übergroßen Liebe geleitet, die beglücken will alles, was aus seiner Kraft hervorgegangen ist. Und ob auch Ewigkeiten vergehen, die Neuschöpfungen werden kein Ende nehmen, weil seine Kraft sich auswirken muss, um sich in sich selbst zu vermehren. Das Geistige, das Irdische, also materielle Schöpfungen belebt, steht also in ständiger Verbindung mit dem Kraftzentrum und kann durch den Kraftempfang wieder in den Liebestromkreis Gottes eintreten, aus dem es sich einstmals im freien Willen entfernte. Es vermehrt also sowohl die eigene Kraft, wie es auch den Erlösungsprozess des Geistigen begünstigt, das sich noch außerhalb des Liebestromkreises Gottes befindet. Alle materiellen Schöpfungen sind Mittel zur Erlösung des Geistigen. Geistige Schöpfungen aber der Endzweck, das heißt, unsagbare Beglückung des erlösten Geistigen. Und Gottes Schöpfungswille lässet nie nach, weil seine Liebe unendlich ist. Er lässet aber auch Schöpfungen vergehen und dies dann, wenn sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Wenn das Geistige darin keinen Auftrieb mehr hat zur Höhe, wenn es sich Gott widersetzet und seinen Willen von ihm abwendet, dann löset er selbst auf, was er erschaffen hat, um das Geistige in anderer Verformung zum Ziel gelangen zu lassen. Doch es ist das Auflösen seiner Schöpfungen nur in periodenweisen Abständen vorgesehen, wie es seine Weisheit von Ewigkeit erkannt hat, als notwendig für das in den Schöpfungen gebundene Geistige. Geistige Schöpfungen dagegen sind unvergänglich, nur ändern sie sich ständig und es entstehen immer herrlichere Gebilde, wie sie sich der menschliche Verstand nicht vorstellen und das menschliche Herz sich nicht erträumen kann. Doch auch eine jede neue Zeitperiode hat immer herrlichere Schöpfungen aufzuweisen, von denen der Vergangenen abweichend und von Gottes Liebe, Allmacht und Weisheit zeugend, der sich in allen Schöpfungen offenbart. Unbesiegbar ist die Kraft, und darum wird er nie aufhören, schaffend und gestaltend tätig zu sein. Doch den Umfang seiner Schöpfungen kann die Seele erst erkennen in einem bestimmten Reifezustand, so sie geistige und irdische Schöpfungen zu schauen vermag. Dann erst wird sie von Ehrfurcht und Liebe erfüllt sein, ihrem Schöpfer gegenüber, dessen Liebe auch sie erschaffen hat, um sie für ewig selig zu machen. Amen.